Was muss, was soll, welch Vergnügen entstehen in der Brust? Ob ich noch um was suchst, das sind jedes Gefühl, die Wünsche des Erfüllen. Noch ferner hin vergnügt bezeigen. So seh ich mein Werk gezählt an meinen reifen Schätzen, so richtig wohl vergnügt an du meines Todes Lust mal zu. Wir sind zu deiner Fröhlichkeit mit gleicher Lust bereit. Wir sind zu deiner Fröhlichkeit mit gleicher Lust bereit. Mit gleicher Lust bereit. Wir sind zu deiner Fröhlichkeit mit gleicher Lust bereit.